Morgen Abend kommt gleich nach dem jungen Hendrik Otremba ein alter Hase ins Passagekino Neukölln zum Festival Popkultur, von dem der Kompressor heute live sendet aus der Berliner Reuelbergstraße. Vor mir sitzt, und das kann ich kaum glauben, ein ehemaliges Gründungsmitglied der New Yorker Proto-Punk-Band Television. Die war schon vor 1976 da und sie ist es immer noch. Nur ohne ihn, he left the band long time ago und gründete Richard Hell and the Voidoids. Vor allem aber hing er im legendären CBGB's Punk Club ab und spritzte fleißig Heroin. Auch das muss man sagen. Und er wurde zur Stilikone des Punk. Seit 30 Jahren nun ist er Journalist und Autor zahlreicher Bücher. Vor allem aber ist er eins immer noch am Leben. Richard Hell, welcome to the show. Thank you. Liege ich richtig, wenn ich vermute, mit einem solchen Leben braucht ein Autor keine Geschichten mehr zu erfinden, er muss sie nur aufschreiben? Am I right in assuming, with that life of yours, you do not have to invent stories, you just have to write them down? Well, as I was saying to you before, when you told me that you would believe anything I said, don't hesitate to follow my instincts. I have no imagination, even when in writing novels. I have to stick to what I remember, because I'm not very good at making things up. My wife always told me she could tell when I was lying instantly, because I don't make things up, because very poor in imagination. So let me translate that. Also ich hatte ihm vorher schon gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht viel über das, was Richard Hell heute macht. Jeder weiß, was er früher gemacht hat, aber heute, das ist so ein bisschen ein Rätsel, und ich würde ihm alles glauben, selbst wenn er sagen würde, er möchte gegen Donald Trump antreten. Und er hat da schon gesagt, weißt du, mir fehlt einfach die Fantasie, um irgendwas auszudenken. Und auch meine Frau sagt immer, ich kann nicht lügen, ich schaffe es nicht, weil sie sieht mir das einfach sofort an, wenn ich es versuchen würde. Mir fehlt da einfach die Fantasie. Und deswegen kann ich nur aufschreiben, was ich auch wirklich erlebt habe. Did I detect Donald Trump? Yes. He's everywhere, isn't he? I just said, you know, I would believe you even if you would go for presidency and try to, right? Okay. No, I have no political ambition. Right, also keine politischen Ambitionen. Erinnern Sie sich auch noch an die ganz wilden Jahre oder ist das nur ein drogeninduzierter Nebel? Do you remember even those very wild drug-infused years? Well, it's spotty, but I did keep journals as well. And I would tend to write in many different states of consciousness. So I have a written record from the moment of much of my experience back in the 70s. So I don't have to remember. You just read your own. I have examples. Das ist ganz gut. Er sagt, er hat natürlich Tagebücher geführt. Es ist lückenhaft, wie er sagt, it's spotty, lückenhaft, aber er hat vieles davon aufgeschrieben und er kann es dann auch veröffentlichen. And you publish these diaries, right? Die werden auch veröffentlicht. I do have a sort of history of having published some of my diaries. But the subject brings something to mind for me, which is that in the early 90s, long after I'd left music and stopped doing drugs, I published a small book of all of the poems I'd written that I had, you know, any faith in. And I happen to live in a building in New York, which is known to be a home to poets. Allen Ginsberg lived there, for instance, for 30 years while I was there. And there's five or six other admirable poets in the building. And so when this little book came out, I gave a copy to one of my favorite poets who lived in the building. And then I saw him a day or two later, and he said he could tell what drug I was on for every poem. That's hilarious. Also er sagt, er hat auch in den 90ern, als er aufgehört hat, Drogen zu nehmen und wieder ein bisschen klarer wurde, hat er mal die ganzen Gedichte zusammengekramt, die er geschrieben hat in der ganz schlimmen Phase, und hat zu der Zeit in einem Haus gewohnt in New York, in dem auch andere Dichter gewohnt haben, unter anderem Allen Ginsberg. Und als er dann dieses kleine Bändchen fertig hatte, hat er es einem befreundeten Dichter gegeben. Der hat es gelesen und hat einen Tag später zu ihm gesagt, ich kann dir genau sagen, auf welcher Droge du welches Gedicht geschrieben hast. I never thought about it before, but in trying to prepare this interview, I found this interesting article called The Heebie-Jeebies at CBGB's. Do you know about that? Was this from that guy Klaus Walter? I think so. Yeah, he has this fixation on that book because he interviewed me And he brought that up. It never usually arises. I mean, it's a very obscure book. Yeah. And I think it's misbegotten, kind of badly done and ignorant. I don't respect that book or the writer myself. He tried to depict CBGBs and the punk movement in New York at CBGBs as being a Jewish phenomenon, which just seems absurd to me, you know. I mean, you can... Let me translate. There's many different lenses you can use to, you know, look at what happened then and there. And that one, that it's an outcry of Jews, seems ridiculous. It's an idea. Let me translate that. Also, ich habe ihn gefragt nach einem Artikel, auf den man sehr schnell stößt, wenn man Richard Tell recherchiert, zum Beispiel in dem Wikipedia-Eintrag oder auch in Beiträgen von Klaus Walter, dem berühmten Popjournalisten, über Richard Tell. Da wird verwiesen auf etwas, was man nennen könnte die jüdischen Wurzeln des Punk in New York, weil Richard selber auch jüdische Wurzeln hat. Und Richard sagt, also das ist kompletter Quatsch, er hält davon nichts, findet das übertrieben und auch nicht wirklich aufrichtig. So, let's talk about Richard Tell 2016. Lass uns über Richard Tell 2016 reden. Iggy Pop is 2 years your senior, right? He's still performing. You've decided a long time ago to quit and become a writer instead. Ich sage, Iggy tritt immer noch auf, sie schon lange nicht mehr. Wie kommt's? Ruft die Bühne nicht nach Ihnen? Has a live act lost its power on you? It's magic. Yeah, well, it was always... stressful. Like every work is. But, I have concluded eventually that the life of the rock and roll musician didn't agree with me. I wasn't really suited for that life. I don't like touring. It's funny, you know, rock and roll existence is thought of as being so glamorous and exciting, but the actual routines when you're on the road all the time, which is what most bands have to do, is the definition of boredom. You know, it's easy to see why people resort to drugs, because it's so tedious. The only way to restore yourself to any ability to find the resources to release the energy necessary to do a show is to take drugs, you know. So it's this mixture of boredom and self-destruction, boredom and self-destruction, boredom and self-destruction. Yeah. Also Richard Tell sagt, er hat aufgehört mit den Konzerten, mit den Live-Konzerten, weil das natürlich eine sehr anstrengende Sache ist und weil er das Touren nie gemocht hat. Und das ist in Wirklichkeit, sagt er, eben nicht das aufregende Rock'n'Roll-Leben, sondern es ist Langeweile schlechthin. Du bist halt immer jeden Abend in einer anderen Stadt, wohnst in irgendwelchen schäbigen Hotels, gehst dann zum Soundcheck in ein dunkles Loch, was dich nicht wirklich aufheitert und muss dann zurück ins Hotel irgendwann. Und das Einzige, was dich da noch einigermaßen am Leben hält, ist halt Drogen zu nehmen und damit zerstörst du dich natürlich selbst. Also es ist immer diese Balance aus Langeweile und Selbstzerstörung, Langeweile und Selbstzerstörung. It's all consuming. I mean, just say no. What? Just say no, you won't. Yeah. That's it? Yeah, I'm not going to. Okay, er wird's nicht machen. So, what are you doing tonight? What's your plan? What's the program tonight? Oh, well, for me it's tomorrow, but the show is tomorrow. Tonight. It's tomorrow. No, it's tomorrow, you're right. It's the 2nd of September. Yeah. Right? Yeah. I'm reading from various works I've done. I think it's going to be more or less a retrospective. I will read from my very earliest writings in my late teens, early 20s. And then from various of the books that I've written over the years up to the present. It's like an autobiographical reading. Also es wird eine autobiografische Lesung werden, natürlich mit seinen frühen Sachen aus seinen Romanen, aus seinen Tagebüchern. Und vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere Gedicht zu hören. Richard Tell, morgen Nacht im Passage Kino in Berlin-Neukölln beim Festival Popkultur. Thanks for being here. Thank you.